Abschnitt 15 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Matthias Hagen. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Das letzte Problem. Mit schwerem Herzen greife ich zur Feder, um den hervorragenden Geistesgaben meines Freundes Holmes für alle Zeiten das letzte Denkmal zu setzen. Was meine frühere Darstellung der merkwürdigen Fälle betrifft, welche ich in Gemeinschaft mit ihm vom Beginn unserer Bekanntschaft an bis in die neueste Zeit hinein erleben durfte, so bin ich mir lebhaft bewusst, wie viel dieselbe zu wünschen übrig lässt. Ich hatte mir deshalb vorgenommen, es dabei bewenden zu lassen und den Vorfall, der vor 2 Jahren eine Lücke in mein Leben gerissen hat, welche ich heute noch in fast ungeschwächtem Maße empfinde, nicht in den Kreis meiner Darstellung zu ziehen. Die jüngst erschienenen Briefe, worin Oberst James Mariarty das Andenken seines Bruders zu verteidigen sucht, haben mir jedoch die Feder in die Hand gedrückt und mir keine andere Wahl gelassen, als von dem Hergang der Sache eine streng der Wirklichkeit entsprechende öffentliche Darlegung zu geben. Ich bin der Einzige, der den Verlauf der Sache in allen seinen Einzelheiten aufs Genaueste kennt, und erfreulicherweise liegt jetzt keinerlei vernünftiger Grund mehr vor, solchen zu verschweigen. Die, so viel mir bekannt, über den Fall erschienenen Zeitungsberichte enthalten nur eine ganz gedrängte Darstellung desselben, während die vorerwähnten Briefe, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, auf eine völlige Verdrehung der Wahrheit hinauslaufen. So kann ich mich der Aufgabe nicht entschlagen, die Vorgänge zwischen Professor Mariarty und Sherlock Holmes zum ersten Male genau der Wirklichkeit gemäß zu schildern. Infolge meiner Verheiratung und des Beginns meiner ärztlichen Privatpraxis war, wie man sich vielleicht erinnern wird, mein Verkehr mit Holmes ein etwas beschränkterer geworden. Er suchte mich zwar noch immer von Zeit zu Zeit auf, wenn er einen Gefährten bei seinen Nachforschungen wünschte, allein diese Anlässe wurden immer seltener, so dass im Jahre 1890 meine Aufzeichnungen zufolge ein derartiger Fall nur noch 3-mal vorkam. Wie meine Aufzeichnungen weiter ergeben, war Holmes Ende 1890 und Anfang 1891 für die französische Regierung in einer hochwichtigen Angelegenheit tätig. Und ich hatte 2 Mitteilungen von ihm erhalten. Die eine aus Narbonne, die andere aus Nîmes, aus denen ich entnehmen musste, dass sein Aufenthalt in Frankreich vermutlich von längerer Dauer sein werde. Ich war daher einigermaßen überrascht, als ich ihn am 24. April abends in mein Arbeitszimmer treten sah. Dabei fand ich zu meiner weiteren Überraschung, dass sein Aussehen noch blasser und magerer war als sonst. »Ja, ich habe etwas zu rücksichtslos auf mich hineingehaust«, bemerkte er und beantwortete damit mehr die Blicke, mit denen ich ihn betrachtete, als die Worte, die ich an ihn gerichtet hatte. »Ich war in letzter Zeit etwas sehr abgespannt. Hast du etwas dagegen, wenn ich deine Läden schließe?« Das einzige Licht in meinem Zimmer kam von der Lampe auf dem Tisch, an dem ich gesessen hatte. Holmes ging dicht an der Wand hin und zog dann die Läden zu, die er sorgfältig verriegelte. »Du hast, scheint es, Angst vor etwas?« fragte ich. »Allerdings.« »Wovor?« »Vor Windbüchsen.« »Was soll das heißen, mein lieber Holmes?« »Ich glaube, du kennst mich hinreichend, Watson, um zu wissen, dass Ängstlichkeit durchaus nicht meine Schwäche ist. Trotzdem wäre es meinen Augen vielmehr eine Torheit als ein Beweis von Mut, eine unmittelbar drohende Gefahr geflissentlich übersehen zu wollen. Darf ich dich um Feuer bitten?« Damit steckte er sich eine Zigarette an, deren beruhigenden Duft er mit sichtlichem Behagen einsog. »Ich muss mich entschuldigen, dass ich so spät bei dir vorspreche«, fuhr er fort, »und muss dich weiter um die eigentümliche Gunst bitten, mir zu gestatten, dass ich mich nachher über deine Gartenmauer empfehle.« »Aber was hat das alles zu bedeuten?« fragte ich. Er streckte seine Hand aus und im Schein der Lampe sah ich, dass zwei seiner Knöchel geschürft waren und bluteten. »Wie du siehst, handelt es sich um keine Hirngespinste«, bemerkte er lächelnd. »Die Sache ist im Gegenteil so greifbarer Natur, dass dabei die Hand zu Schaden kommen kann. Ist deine Frau zu Hause?« »Nein, sie ist auswärts zu Besuch.« »Wirklich? Du bist allein?« »Völlig allein.« »Dann fällt es mir umso weniger schwer, dir den Vorschlag zu machen, mich für eine Woche nach dem Kontinent zu begleiten.« »Wohin?« »Oh, irgendwohin. Das ist mir ganz gleichgültig.« Das alles kam mir höchst auffallend vor. Dass Holmes sich einen zwecklosen Urlaub gönnen sollte, sah ihm schon an sich durchaus nicht ähnlich. Und in seinem blassen, müden Gesicht lag etwas, das mir zeigte, dass seine Nerven im höchsten Grade überreizt waren. Als er meinen fragenden Blick begegnete, legte er die Fingerspitzen aneinander, stützte die Ellenbogen auf die Knie und schickte sich an, mir die Sachlage auseinanderzusetzen. »Du hast vermutlich nie etwas vom Professor Mariatti gehört«, begann er. »Niemals.« »Ja, ja, darin steckt eben das Geniale und das Wunderbare bei der Sache«, rief er aus. »Der Mann treibt sich in ganz London herum und kein Mensch hat ihn je von ihm gehört. Das weist ihm einen der hervorragendsten Plätze in den Annalen des Verbrechertums an. Ich sage dir, Watson, in allem Ernste, könnte ich über diesen Menschen triumphieren, könnte ich die Menschheit von ihm befreien, so hätte ich das Bewusstsein, das höchste Ziel in meiner Laufbahn erreicht zu haben und wäre bereit, mich einer beschaulicheren Lebensaufgabe zuzuwenden. Unter uns gesagt, haben die Dienste, die ich in neuester Zeit dem schwedischen Königshause und der französischen Republik geleistet habe, mir so reichlichen Lohn eingebracht, dass ich sofort in der Lage wäre, mir eine ruhige Lebensweise, wie sie meinen Neigungen entspricht, zu erwählen und mich völlig meinen chemischen Untersuchungen zu widmen. Aber es ließ mir keine Ruhe, Watson. Nicht einen Augenblick vermöchte ich stillzusitzen bei dem Gedanken, dass ein Mensch wie dieser Mariatti durch unsere Straßen wandelt, ohne dass jemand den Kampf mit ihm aufnimmt. Was hat er denn begangen? Er hat eine merkwürdige Laufbahn hinter sich. Er ist aus guter Familie, hat eine vortreffliche Bildung genossen und besitzt eine phänomenale Begabung für Mathematik. Mit 21 Jahren schrieb er eine Abhandlung über die Theorie der Binome, die in ganz Europa Aufsehen gemacht hat. Dadurch errang er sich einen mathematischen Lehrstuhl an einer unserer kleinen Hochschulen, sodass er allem Anschein nach am Anfang einer glänzenden Laufbahn stand. Allein der Mann war erblich belastet mit einem ihm tief im Blute liegenden, wahrhaft teuflischen Hang zum Verbrechen, der durch seine außerordentliche Geistesgabe nicht nur nicht eingedämmt wurde, sondern im Gegenteil dadurch noch bedeutend an Stärke und selbstverständlich vor allem an Gefährlichkeit zunahm. Es bildete sich um seine Person am Ort seiner Tätigkeit ein Dunstkreis von allerlei dunklen Gerüchten, so dass er sich schließlich genötigt sah, sein Lehramt niederzulegen und sich in London als Einpauker für die Offizierprüfung niederzulassen. So viel ist überall von ihm bekannt. Dagegen habe ich das, was ich dir jetzt sagen will, durch eigene Nachforschungen ermittelt. Du weißt ja wohl, Watson, dass niemand die höhere Verbrecherwelt so gut kennt als ich. Nun fiel mir schon seit Jahren fortwährend auf, dass hinter dem Verbrecher irgendeine Macht stehen müsse, eine geheimnisvolle Macht, die dem Gesetze überall planmäßig und systematisch in den Weg trat, dagegen den Übeltätern ihren Schutz lieh. Immer und immer wieder, bei Fällen der verschiedensten Art, bei Einbrüchen, bei sonstigen Diebstählen, bei Mordtaten, stieß ich auf die Spur dieser Macht und bei einer ganzen Reihe von unaufgeklärt gebliebenen Verbrechensfällen, in denen ich keinen persönlichen Rat erteilt hatte, musste ich zu der Überzeugung gelangen, dass dieser Umstand nur dem Walten jener Macht zuzuschreiben sei. Jahrelang habe ich daran gearbeitet, den Schleier zu lüften, in den dieselbe sich hüllte. Und endlich war ich so weit, dass ich meinen Faden aufnehmen und verfolgen konnte, bis er mich auf tausendfachen, künstlichen Irrwegen zu dem berühmten Mathematiker, dem vormaligen Professor Mariatti, hinleitete. Er ist der Napoleon des Verbrechens, Watson. Die Hälfte aller Verbrechen in dieser Weltstadt überhaupt und nahezu alle diejenigen, die unentdeckt bleiben, sind von ihm ins Werk gesetzt. Er ist ein Genie, ein Philosoph, ein Denker. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er gleich einer Spinne im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in Tausenden von Fäden aus und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Er selbst tut nur wenig, er entwirft nur den Plan. Aber er besitzt zahlreich trefflich organisierte Hilfskräfte. Handelt es sich darum, ein Verbrechen auszuführen, wir wollen zum Beispiel sagen, eine Urkunde zu entwenden, ein Haus auszurauben, einen Menschen zu beseitigen. Man gibt dem Professor die Losung und sofort wird die Sache ins Werk gesetzt und zur Ausführung gebracht. Der Helfershelfer fällt vielleicht der Polizei in die Hände. In diesem Falle fehlt es niemals an Geld zur Sicherheitsleistung für seine Person oder zu seiner Verteidigung vor Gericht. Aber die leitende Macht, in deren Diensten der Betreffende steht, wird niemals gefasst. Nicht eine Spur von Verdacht fällt auf sie. Dies war das Ergebnis meiner Feststellungen und ich habe meine volle Kraft daran gesetzt, um dieses ganze Gewebe klarzulegen und zu vernichten. Allein der Professor war rings von einem so schlau ausgedachten Schutzwall umgeben, dass alle meine Bemühungen, seine Überweisung vor Gericht zu ermöglichen, vergeblich schienen. Du weißt, was ich leisten kann, mein lieber Watson. Trotzdem sah ich mich nach 3 Monaten zu dem Bekenntnis genötigt, dass ich diesmal zum wenigsten einen mir geistig gleichstehenden Gegner gefunden habe. Ich war nicht mehr imstande, mich über seine verbrecherischen Treiben zu entsetzen. So groß war meine Bewunderung für seine Schlauheit. Allein endlich ließ er sich doch ein Versehen beikommen. Nur ein einziges, ganz kleines Versehen. Aber das genügte, nachdem ich ihm bereits so dicht auf den Fersen saß. Jetzt hatte ich gewonnenes Spiel. Auf jenem Punkte fußend habe ich ihm ein Netz über den Kopf geworfen. Und es ist alles soweit, um dasselbe nun vollends zuzuziehen. Binnen 3 Tagen, das heißt also nächsten Montag, ist die Sache reif zum Eingreifen. Und der Professor samt den Hauptmitgliedern seiner Bande wird sich dann in den Händen der Polizei befinden. Das gibt den großartigsten Kriminalprozess des Jahrhunderts, der über 40 rätselhafte Fälle Licht verbreitet und die ganze Gesellschaft an den Galgen bringt. Aber wohlverstanden nur, falls wir keine Stunde zu früh losschlagen. Sonst entschlüpfen sie uns noch im letzten Augenblick unter den Händen. Hätte sich nun dies alles ausführen lassen, ohne Wissen des Professors, so wäre die Sache ganz glatt abgegangen. Allein dazu war dieser viel zu schlau. Keiner meiner Schritte zu seiner Umgarnung blieb ihm verborgen. Immer und immer wieder suchte er den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und jedes Mal fing ich ihn wieder ein. Ich sage dir, mein Lieber, ließe sich eine genaue Schilderung dieses stummen, in Angriff und Abwehr gleich großartigen Ringens geben, es würde ein Kabinettsstück in den Annalen der Geheimpolizei bilden. Noch nie hatte ich mich zu solchen Höhen aufgeschwungen. Noch nie hatte ein Gegner mir so heiß gemacht. Er ging fest ins Zeug, und doch war ich ihm noch ein wenig über. Heute Morgen wurden die letzten Maßregeln getroffen, und in 3 Tagen sollte vollends alles bereit sein. Während ich nun in meinem Zimmer saß und über die Angelegenheit nachsann, ging plötzlich meine Tür auf und der Professor stand vor mir. Meine Nerven können einen ziemlichen Puff vertragen, Watson, aber ich muss gestehen, es fuhr mir doch in die Glieder, als ich diesen Mann, mit dem sich meine Gedanken so viel beschäftigt hatten, leibhaftig auf meiner Schwelle stehen sah. Seine Erscheinung selbst hatte gar nichts Überraschendes für mich. Er ist außerordentlich groß und mager, seine Stirn springt im weiten Bogen vor und seine Augen liegen tief in ihren Höhlen. Er ist glatt rasiert, blass und von asketischem Aussehen. Dabei kann er in seinen Zügen den Gelehrten nicht ganz verleugnen. Seine Schultern sind von vieler geistiger Arbeit gewölbt und sein Gesicht stark nach vorwärts geneigt, was ihm zusammen mit einem fortwährenden Hin- und Herwiegen des Kopfes etwas eigentümlich Schlangenartiges verleiht. Er heftete den Blick seiner von zahllosen Runzeln umzogenen Augen voll Neugier auf mich. »Die Entwicklung Ihrer oberen Schädelhälfte entspricht nicht ganz meinen Erwartungen«, begann er endlich. Eine gefährliche Gewohnheit, geladene Feuerwaffen in die Taschen seines Schlafrocks zu stecken. Ich hatte nämlich bei seinem Eintritt augenblicklich die große Gefahr erkannt, in der ich schwebte. Es gab für ihn nur eine Möglichkeit der Rettung, mich stumm zu machen. Mit Blitzesschnelle hatte ich den Revolver aus der Schublade in meine Tasche geschoben, wo ich ihn von außen festhielt. Auf seine Bemerkung zog ich denselben nun heraus und legte ihn mit gespanntem Hahn vor mich auf den Tisch. Er lächelte und blinzelte zwar noch immer, aber in seinen Augen lag ein Ausdruck, der mir die Gewissheit, eine geladene Waffe zur Hand zu haben, sehr beruhigend erscheinen ließ. »Sie wissen offenbar nicht, wer ich bin«, fuhr er fort. »Im Gegenteil, ich meine, man könne deutlich sehen, dass Sie mir sehr wohl bekannt sind. Lassen Sie sich nieder. 5 Minuten kann ich Ihnen schon widmen, falls Sie mir etwas mitzuteilen haben.« »Was ich Ihnen sagen könnte, ist Ihnen bereits alles durch den Sinn gegangen.« »Dann ist Ihnen auch bereits durch den Sinn gegangen, was ich darauf zu erwidern hätte«, versetzte ich. »Sie weichen also nicht?« »Niemals!« Jetzt griff er in die Tasche, worauf ich sofort die Waffe aufnahm. Er zog jedoch nur ein Notizbuch mit einigen Aufzeichnungen hervor. »Am 4. Januar haben Sie zum ersten Mal meinen Weg gekreuzt«, fing er wieder an. »Am 23. wurden Sie mir unbequem. Mitte Februar bereiteten Sie mir ernstliche Schwierigkeiten. Ende März war ich in meinen Unternehmungen völlig lahmgelegt. Nun, Ende April, hat sich durch Ihre unablässige Verfolgung meine Lage derart gestaltet, dass ich mich der ernstlichen Gefahr gegenüber sehe, meine Freiheit einzubüßen. Die Lage wird nachgerade unhaltbar.« »Haben Sie irgendeinen Vorschlag zu machen?«, fragte ich darauf. »Sie müssen zurückweichen«, erwiderte er, den Kopf hin und her wiegend. »Es muss durchaus sein, hören Sie!« »Ja, aber nicht vor kommendem Montag«, war meine Antwort. »Pa«, versetzte er wieder, »ein Mann von Ihrem Verstande muss meiner Überzeugung nach einsehen, dass es aus dieser Angelegenheit nur einen Ausweg gibt und dass Sie sich ganz unfehlbar zurückziehen müssen. Sie selbst haben durch Ihre Tätigkeit die Sache in dieser Weise auf die Spitze getrieben. Die Art und Weise, wie Sie die Sache anfassten, hat mir übrigens wirklich geistigen Genuss verschafft. Und ich versichere Ihnen aufrichtig, dass es mir leid tun würde, falls ich mich zum Äußersten genötigt sehe. Sie lächeln, aber ich versichere Ihnen, es ist mein voller Ernst.« Ende von Abschnitt 15.